ist der Weg vielfältiger Passionen des Bluts von unsichtbaren Dornenkronen nicht zu Ende. Gifte lebt er zum Schein. Jeder Traum ein offenes Grab vergeblicher Wünsche. Doch man treibt das getriebene Spiel bis es nicht anders mehr bin als die Träne, die der Gott der Liebe weint, weil es für seine Sehnsucht keine Erfüllung gibt. Seid barmherzig, wechselt das wache Geld um in den Brand. Ihre Schwester ist nicht hier, doch sie wird sicher kommen. Dort steht ein Bekannter von ihr, der kann mir Auskunft geben. Ist Manon? Nicht hier. Das seh ich. Wann kommt sie? Sie hat versprochen, heute Abend hier zu sein. Ich sorge besser für Manon als sie. Sie lassen es zu, dass sie sich in schlechter Gesellschaft herumtreibt. Ich habe für sie in den besten Kreisen ein. Haben Sie Kokain? Hier ist Geld. Ist das alles? Dafür gibt's nicht viel. Schwester wird bald hier sein. Seit ich sie gesehen bei meinem Vater, hab ich des Nachts nicht mehr schlafen. Glauben Sie es gut, dass sie mir geneigt ist? Ohne Zweifel, ohne Zweifel. Ihr ein Wörtchen ein, euch zu dienen, Herr aus. und meine tote Geliebte von Manoles Korps. Der schönen Name, der mir so lieb und hold. Lass in Frieden diese Dame, lächerlicher Trunkenbold. Denn warum sollen nur die Lebenden eine Philosophie haben, da sie doch so viel vulgärer und schlechter als die Toten sind? Hören Sie doch auf zu schwänzen, albern sind die Fantasien. Wenn sie sich gleich widersetzen, geb ich ihnen Kokain. Ich brauch ihr Gift nicht, Lesbo. Ich lerne von Bitterkeit, wenn ich ihnen meine Arbeit so sehe. Leichenschänder! Gestorbene sind so verfeinert, dass sie als Luxusgeschöpfe dahin dämmern wollen. Dies aber ist bedeutungslos. Niemals. höchstes Reich. Lass ihn, dort gehört er hin, den wir Manu. Ja, sogleich. Sollen wir die Nacht versäumen? Komm, und er mag von dir träumen. Mag von dir träumen. Thank you. hier ist ein andres. Hier halte ich dich fest, und du gehst doch weiter, ohne dich umzusehen. Des jungen Herrn, kommen Sie schnell, Monsieur, Leute, Gesindel im Zimmer Ihres Herrn Horis! Komme sofort. Dieses Spiel ist wie ein Lied. Was geschieht darauf? Nichts, es ist der Frühling. Die Sehnsucht. Das beweisen? Nein, es kommt. Ein allein, was es immer sei. Ganz sicher gibt es Leute, die heute für solchen Unsinn Geld bezahlen. Ich möchte so ein Bild nicht machen. Ich auch nicht, doch jenes mit Essen übt ein Schmerz. nit. Es lassen Sie das sein. Mischen Sie sich nicht in fremde Dinge ein. Es ist verkäuflich, das ist mir gewiss. Meine Empfehlung an alle, an den Landen. Es mich zu holen, wenn sich ihr Gesindel zeigt. Hoffe, dass noch nichts gestohlen, aber man drinnen plötzlich schweigt. Bonsoir, mon cher. Kaum zu glauben, kaum zu fassen, seh ich recht, man noch. Hier geblieben, nichts mehr hilft euch das Geschrei. möchten nach Hause.